Telekom-Fernsprecher Karl-Marx-Straße, Ecke Reuterstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Marshall, Umzüge, Tag und Nacht, Nah und Fern, Transporte aller Art. Zwei Mann plus LKW, 3 Stunden, 120 Euro. Drei Mann plus LKW, 3 Stunden, 130 Euro. Pauschale Tagespreise 399 Euro. Sowie ein weiterer Aufkleber mit der Aufschrift Massiv, das Album Blut gegen Blut im Handel ab 13.07. Ja, sieht aus wie eine böse Hip-Hop-Kapelle. Ansonsten hier Ecke Reuterstraße. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.